NDR 4. Das Wochenende klingt aus, liebe Zuhörer, und wir begrüßen Sie wieder herzlich zu unserem Hörspiel. Der Irre und der Blinde, so nannte Klaus Bulert einen fragmentarischen Dialog, der zu großen Teilen Anfang der 80er Jahre bei einem Aufenthalt in Boston entstand. Der Titel klingt absurd, die Szenerie ist es nicht weniger. Zwei exzentrische Figuren auf einem verwahrlosten Hinterhof. Zwischen Mülltonnen, Hundezwinger und dem heruntergekommenen Apollo-Kino quatschen sie über Auflehnung und vertreiben sich mit Rollenspielen die Zeit. Die Atmosphäre ist morbid und von den Filmkopien, die abends im Apollo geöffnet werden, steigt Todesgeruch auf. Doch hören Sie nun selbst. Der Irre und der Blinde. Beatrice got a photograph and it makes it lonesome. Von Klaus Bulert. For a few moments now. For a few moments now. Few moments now, we are going to give you a demonstration of our stereophonic sound. Sound this time without picture. Without picture. Without picture. Sound this time without picture. It's not only an innovation as far as projection and camera work is concerned. We call this without picture. We call this stereophonic sound. Now for a brief demonstration of this amazing sound, note the enormous power, note the enormous power, note the enormous power without distortion, when the full orchestra plays. Ich kenne das Spiel. Ich kenne das Spiel. Kaum setzen die Hörner mit dem Thema ein, verzieht man den Mund und spuckt den Kaugummi weg. Verächtlich zwischen die Schuhe. Natürlich. Melancholischer Scheiß. Kontrabässe sind mir lieber. Mitch hat die Augen geschlossen, sitzt auf der Holztreppe, die zum Vorführraum hinaufführt. Seine Hämorrhoiden haben am Morgen geblutet, also hat er sich die Times unter den Hintern geschoben. Und da genau spürt er ein leichtes Zittern. Der Vorspann im Apollo läuft. Kontrabässe. Oder Celli. Über dem monumentalen Arsch einer Lady gespannte Saiten. Dem monumentalen Arsch einer Lady. Sowas liegt dir. Sowas liegt mir. Auf Hörnerklang fallen Weiber rein, lassen sich einwickeln von schwülstigen Schwebungen der falschen Sorte. Kram mit gequollenen Bernardineraugen im Dunkeln nach bestickten Taschentüchern. Nein. Hörner sind sentimental verknotetes Blech, das unter jedem Kameraschwenk zum Wimmern ansetzen muss. Ich weiß das. Ich weiß das. Der weiß das. Onkel Mitch weiß das. Der hat sich kein Bein verrenkt. Der weiß das. Come on, baby. Yeah, funky, funky. Mitch hat sich kein Bein verrenkt beim Hinknien in den Dreck. Dem Blinden eine Gabe, danke sehr, zog den Hut stets weg. Bleib Mitch hat jeden Fuß bespuckt, der auf ihm stand und rollte, wenn er stürzte, den Rücken schnell zur Hand. Tun's im Dunkeln, nur Mitch tut's auch bei Licht. Die anderen sehen den Mitch, nur Mitch sieht die anderen nicht. Lieber Gott, bete ich, bis die Gelenke steif sind, lieber Gott. Wenn meiner kleinen Smaragda jemand ans Hemd will, musst du's festhalten. Und jetzt schau dir an, was passiert. Gott! Gott hält das Hemd fest. Und Smaragda öffnet den Reißverschluss. Beatrice, I love my photograph, but you broke my wine and shame. Smaragda schiebt das Fahrrad bis zur Treppe und schließt es mit einer Kette ans Geländer. Wollt ihr auch einen Kaffee? Sie richtet sich schnell auf. Weil Jess den Hals reckt und versucht, mir in den Ausschnitt zu schielen. Gott hab ihn selig, deinen Vater. Aber wie ich die Sache so sehe, seufzt es tief unten in der Asche seiner Urne. Wenn der Duce abends im Apollo seine Seidenhöschen durchschwitzt, nur um nach der Vorstellung Smaragd das Fahrradsattel zu massieren. Der Duce hat Stil, Jungs. Außerdem zahlt er jeden Abend Eintritt. Wo ist deine Kaffeetasse abgeblieben, Onkel Mitch? Die Sache stinkt. Noch kräftiger als Harpers Pferdegulasch in der Abenddämmerung. Dein Glatzkopfprinz interessiert sich einen Dreck für Filme. Er hat keine Ahnung von Kino. Und der andere? Der Picklige mit dem Kloß im Hals. Der putzt seine ölige Magnum während der Vorstellung in unserer Rangloge. Mitch? Du hast es gesehen. Jess hat die Zeitung weggelegt, sucht den Hof nach der Blechtasse ab. Und sie zieht mit einem Ruck die Luftpumpe aus der Fahrradhalterung. Ich habe dem Duce gesagt, dass Mr. Adolfo das Ding hier draußen im Hof putzen soll, okay? Klemmt sie in die feuchte Achsel. Das stört ihn keiner. Wir stellen den Tisch unter die Notbeleuchtung da hinten, okay? Aber ich bin noch nicht fertig mit ihr. Willst du deinen Kaffee heute schwarz oder mit Milch? Mitch setzt die dunkle Brille auf und wühlt eine weiße Gardinenstange aus dem Sack mit Lumpen. Gleich geht's los mit der blinden Nummer. Kommt in Fahrt, ihr Onkel Mitch. Ich sage dir, Smaragda, das sind Ratten. Hoffen auf leichte Beute aus der Hand deines blinden Onkels. Ratten, wo man hinkotzt, quietschen die Ratten. Kommen von überall, wollen auffressen, was noch übrig ist von der Stadt. Der weiß das. Onkel Mitch weiß das. Der weiß das. Come on, baby. Yeah, funky, funky. Funky, funky. Dein Mitch hat in der Nase gebohrt, wo andere schon Weihrauch geschwenkt. Ein Floh oder zwei, no problem. Er will ja die Welt nicht geschenkt. Blank Mitch hat gelebt, nur immer gelebt. Nur wer lebt, stirbt auch angenehm. Der holt tief Luft, wenn's Licht ausgeht und trinkt noch zwei Gläser vom Gehen. Die anderen tun's im Dunkeln, nur Mitch tut's auch bei Licht. Die anderen sehen den Mitch, nur Mitch sieht die anderen nicht. Die Nacht ist heiß. I'm going down, hang on to me. Und feucht. Zwei Stunden habe ich seinem Radio zugehört. Und Harper. I'm going down, I know I can do it. I swim across the river, I'm in total control. Singt mit, wenn sie ihn packt. Reißt die Fenster auf. Singt den Wellensittichen was vor. Ich habe Gott sei Dank gebadet. Mir die Haare gewaschen. In Smaragdas Badewanne. Darum gefällt es mir heute. Sonst hasse ich Harper. Er beherrscht seine Tiere und es gefällt mir nicht. I'm going down! And swim across the river. I'm in total control. Zwei Stunden höre ich zu. Aber die Leute drücken sich nicht klar aus im Radio. Setzen einen nicht ins Bild. Darum lausche ich einfach den Stimmen. Are there any dann passiert es. Bilder kommen. Das Hirn erzeugt sie. Peristaltische Bewegungen, die Adolfos schluckender Kehlkopf beim Rauchen in seinem viel zu engen Hals auslöst. In seinem dünnen, verpickelten Hals. Weißhäutig. Mit durchschimmernd bläulichen Adern. Aber die Größe des Kehlkopfes ist beeindruckend. Das Hirn vergleicht. Vergleicht mit Smaragdas Kniescheiben, die sich beim Radfahren geschmeidig spannen. Unter der rasierten Haut ihrer Beine. And we played it on the sofa. And we played it side so warm. And played it on the sofa and played it side. But boys, my needles have got rusty. And it will not play at all. Auf Hörnerklang fallen Weiber rein, lassen sich einwickeln von schwülstigen Schwebungen der falschen Sorte, kramen mit gequollenen Bernardineraugen im Dunkeln nach bestickten Taschentüchern. Nein. Hörner sind sentimental verknotetes Blech, das unter jedem Kameraschwenk zum Wimmern ansetzen muss. Ich weiß das. Ich weiß das! Er hat die Augen immer noch geschlossen. Nein, lieber Kontrabässe, wird er gleich sagen. Nein, lieber Kontrabässe. Sag ich doch. Nein, nein, lieber Kontrabässe. So, und jetzt kommt die Geschichte mit dem Hochseedampfer. Wie ein dunkelqualmender Hochseedampfer gleiten sie durch den Hörner Brei und machen unter ihrer Bugwelle seichtes Messinggedröte nieder. Na prima, auf Mitch ist Verlass. Was gesagt werden muss, sagt er. Augen auf, Mitch. Sieh dir den rosa Abendhimmel an. Schön, oder? Sehr schön, Idiot, den Deckel offen zu lassen. Ey, Jazz, es stinkt faulig aus den Mülltonnen herüber. Seit Tagen stehen die Dinger randvoll in der Einfahrt rum. Warum lässt du den Deckel offen? Jetzt hat er zumindest die Augen aufgemacht. Und wer fragt, was mich stört? Mich stört dein klebriger Kaffeelöffel. Sehr schön. Sehr schön. Idiot. Rüttelt ständig in der zerbeulten Blechtasse. Nimm ihn weg, Mitch. Sonst krieg ich Lust, das Zeug in den Hof zu kicken. Scheiß Hundefutter in den Tonnen. Irgendwann kipp ich Harper seinen fauligen Fraß vor die Ladentür. Seit 2 Wochen streikt die Müllabfuhr und du lässt den Deckel offen. Ich will dir was sagen, Jazz. Du glaubst, ich merke nicht, dass ihr mich fertig machen wollt. Ciano, dieser Spaghettifresser, und sein Mr. Adolfo haben euch gekauft, oder? Smaragd, da haper dich. Und die Müllabfuhr. Aber das Apollo bleibt hier. Und ein Kino. Solange wir auf dieser scheiß Treppe hocken und hinter dieser Tür ein scheiß Projektor sort. Das erste Mal habe ich den Dutsch und Adolfo Anfang August gesehen. Taucht in der Spätvorstellung im Apollo auf. Ich glaube, der Film kam damals frisch vom Verleih. Eigentlich heißt der Duce Ciano, hat ein Maklerbüro 2 Blocks entfernt. Jazz fand's raus, hat den Duce und seinen, na sagen wir mal, Assistenten vom Parkett aus in der Rangloge beobachtet, war ihnen nach der Vorstellung gefolgt. Der soll eine sizilianische Großmutter haben und die hat den kleinen Ciano vorm Schlafengehen mit Butterspaghetti vollgestopft, um dann am Bett seinen blutleeren Kopf mit Mussolini-Geschichten fürs Vaterländische zu begeistern. Darum heißt er für mich Duce, nicht wegen der Glatze, die ist mir egal. An jenem feuchtheißen Abend also, als Jess die beiden zum ersten Mal im Apollo beobachtet hat, schnappt sich Adolfo, als der Film anfängt, den weichen Borsalino seines Duce und schwenkt ihn durch die hoffnungslos stickige Luft. Der hat sich so angestrengt über den Logenrand gebeugt, dass Jess seine zappelnde Silhouette im Lichtstrahl des Projektors sieht und denkt, er würde in den hinteren Parkettblock stürzen. Onkel Mitch sagt, die beiden wollen das Apollo. Und Jess sagt, manche Leute brauchen die Schuhe gar nicht erst auszuziehen. Den sieht man gleich an, dass ihre Socken stinken. Und dann haben sie sich auf die Treppe vors Apollo gesetzt und gerufen, denen kann man nichts erklären, es sei denn, man erklärt ihnen den Krieg. So war's. Und dann fing Jess an, diesen Brief zu schreiben. Originale Abschrift eines Briefes, den der Duce im Sitz seiner Loge vor der Nachtvorstellung im Apollo fand. Du glatzköpfiger Schweinsdackel. Jetzt reicht's. Auch vornehmste Zurückhaltung hat ein Ende. Anständige Menschen müssen sich nicht von eingewanderten Italo-Gartenzwergen belästigen lassen. Weiß genau, was du willst. Du und dein Schweißlecker Adolfo. Nehmt eure Wurstfinger aus fremden Fischteichen. Taucht unter, sonst tauche ich euch in Beton. Taucht unter, sonst tauchen wir euch in Beton! Und noch was, Duce. Du bist ein sizilianischer Knoblauchfresser der üblen Sorte. Besser, du versteckst deine dumme Fresse hinterm Schreibtisch. Meine Schrotflinte ist schon gewienert. Meine Schrotflinte ist schon gewienert. Sobald sich dein auf rechts gedrehter Maklerarsch aus eurem Wucherladen schiebt, habe ich ihn im Visier. Das Apollo kriegt ihr nicht. Das Apollo kriegt ihr nicht. Punkt. Und Hände weg von der kleinen Smaragda. Und Hände weg von der kleinen Smaragda. Ausrufezeichen. Bis jetzt habe ich stillgehalten. Alles nur Taktik. Jetzt werdet ihr mich kennenlernen. Elende Kröten. Elende Kröten. P.S. Damit es in diesen traurigen Zeiten was zu lachen gibt. Fortsetzung auf dem Apollo-Klo. Wenn Duce nachts die Loden hebt, an seinem Slip kein Hoden klebt und da kein freier Mann hier ohne Eier freien kann, schläft Adolf nebenan. Advent 42nd Street. Out there in the heat. Auch Killer sind Menschen, hat Harper gesagt. Hat Harper recht? Ich brauche ein Kino. Hab keins zu verkaufen. Erinnerst du dich an Stern? Klar, Jeremy Stern. Hat auch keins zu verkaufen. Ah, eben. Deshalb... Deshalb? Rutschen. Einfach eine Stufe nach oben rutschen. Wenn das Wasser bis zum Halse steht. Aber die Times klebt an den Hosen fest. Deshalb brauche ich ein Kino. Stern hatte nur eine Pfandleihe. Brauchen Sie eine Pfandleihe? Ich habe eine Pfandleihe. Sie haben eine Pfandleihe? Hm. Von Stern? Keine Sorge. Sie werden über uns herfallen. Nachts. Will herausspringen das Herz. Ist rasend. Nur nicht untergehen. Immer den Kopf oben halten. Luft reinschlingen. Keine Sorge. Geht es Smaragde gut? Gestern ging es ihr noch gut. Gestern ging es dann auch noch gut. Können Sie das Ding da wegtun? Ist eine Magnum, oder? Stört mich beim Reden. Jede Sekunde 24 Bilder. Dann sieht's echt aus. Wie im richtigen Leben. Keiner erklärt Kino wie Blind Mitch. Am Morgen erzählt Smaragda, ich habe so einen schrecklichen Traum gehabt. Das Apollo brannte. Und Mitch sagt, du solltest nicht so viel ins Kino gehen. Du solltest nicht so viel ins Kino gehen. Auch Killer sind Menschen. verdammte Scheiße! Adolfo ist beim Aufspringen gegen den wackeligen Tisch gestoßen. So ein Mist! Die Baristol-Ölflasche fällt um. Die Magnum in einer Ölpfütze. Er kommt hektisch um den Tisch herum, versucht, mein Handtuch zu angeln. Gib das Tuch über. Los! Wenn das keinen Ärger gibt, denke ich. Wenn das keinen Ärger gibt. Wenn das keinen Ärger gibt. Haut ab! Adolfos Adamsapfel zittert, aufgeregt. Vorsicht, Mitch! Der Wils mag das Handtuch für seine ölige Magnum. Rufe ich. Festhalten! Adolfo hechtet von der Treppe zum Tuch an der Türklinke. Festhalten! Ja, dann mit. Adolfo hat das Handtuch erwischt. Presst es triumphierend an seine Hühnerbrust. Aus. Denke ich. Das gibt Ärger. Wenn das keinen Ärger gibt. Adolfo versaut mein Handtuch gründlich an der schmierigen Pistole. Ich denke widerwärtige Angewohnheit und sage Scheiße. Scheiße! Wisst ihr, was ihr könnt? Ihr könnt mich mal. Ihr kennt mich mal! Widerwärtige Angewohnheit. Zur falschen Zeit nach den falschen Dingen zu schnappen, fällt mir ein. Und ich sehe zu, wie Adolfos Maragd das Handtuch mit der öligen Magnum versaut. Nichts ist schlimmer im Leben als ein falscher Partner. Du sagst es. Gefahr erkannt. Gefahr gebannt. Gefahr gebannt. Sei schlauer als der Klauer. Das Apollo kriegt ihr nicht. Punkt! Und Hände weg von der kleinen Smaragda. Und Hände weg von der kleinen Smaragda! Ausrufezeichen! Wasser. Inmitten der Wärme von Smaragda Mitchells Badewanne reißt der Panzer aus Dreck auf. Er lässt den Kopf nach hinten unter Wasser gleiten und zählt langsam. 1, 2, 3 bis 60. Dann zieht er sich mit einem Ruck nach oben, verspritzt Wasser nach allen Seiten, pumpt neue Luft in sich hinein und verschwindet wieder im Schaum. Die verstärkten Geräusche unter der Oberfläche, das Rutschen seines Körpers gegen Email, Smaragdas Stimme, das Rauschen in der Wasserleitung. Was ist? Entschuldigen Sie, Miss... Mitchell. Smaragda Mitchell. Ich suche Jess. Jess? Ist irgendwo da hinten. Vielleicht im Badezimmer. Unter Wasser. Es gibt keine Geschichte mehr. Es gibt Smaragda Mitchell, die meinem Körper Angst entzieht. Und es gibt Adolfo, der ihm Angst macht. Ich bin verloren, wenn ich weg muss von Smaragda. Die Frage, ob der Herrgott es gut mit mir meint, kann ich bei Betrachtung meines bisherigen Lebens verneinen. Was wollt ihr noch wissen von mir? Ich wache jeden Morgen mit Erektionen auf. Aber die Kälte in meinem Kopf und der Husten wecken mich. Nach dem Frühstück übe ich. Arme anwinkeln, Beine und dann atmen durch die Nase und den Mund. Schwimmen auf dem Trockenen. Blind Mitch sagt, mein Gehirn ist schon auf dem Weg. Nur ich bin noch hier. Ich lese ihm nachmittags die Geschichten mit Odysseus vor. Ich kenne jetzt die Gefahren der Seefahrt. Was war vorher? Was ändert das? Erzähl es trotzdem. Harper hatte einen Hund damals, im Zwinger hier auf dem Hof. Den habe ich stundenlang beobachtet. Der tat nichts, schien den ganzen Tag nur rumzuhocken. Aber er war beschäftigt. Ich sah es seinen Augen an, wenn ein Floh ihn biss. Dann stand er einfach auf, setzte sich zum Kratzen in Positur, trommelte mit der Hinterpfote einfach drauf los. traf mehr den Boden als sich selber. Willst du ein Bad nehmen, Jess? Liebes Magda Mitchell. Wir sind Tiere, die auf eine unbekannte Rasse treffen. Die Ausdünstungen unter dem blauen Stoff deines Kleides sind verführerisch. Trotzdem wende ich mich ab. Natürlich nur ein Versuch, dir näher zu kommen. Jeder falsche Schritt ist ein Schritt über das Territorium hinaus. Was wollen Sie von Jess, Mr. Adolfo? Okay. Und was will Mr. Adolfo von Jess? Ich will ihn finden. Hätte da ein paar Fragen. Spielen verrückt, wenn ich die Tür zum Vorführraum offen lasse. Alles wegen Duce und Adolfo. Na gut, mehr wegen des Duce. Haben sogar ein Schild an die Tür genagelt. Do not disturb. Und Jess sitzt sich den Arschwund vor der Tür auf seiner Times. Onkel Mitch schreit rum. Denke, der hat es nicht geschafft, auf der Höhe seines Ruhms abzutreten. Aber wer tut das schon? Muss immer nur nach oben gehen. Rauf, rauf, rauf. Ein Blinder, der nicht sehen will und ein Irrer, der nicht schwimmen kann. Die beiden sind eine unschlagbare Kombination. Abend, Mr. Adolfo. Immer noch am Putzen? Wo ist denn der Duce? Wo ist denn der Chef? Hatte noch was vor. Aha. So spät? So spät. Hat ein Zettelchen dagelassen mit einem Gruß drauf für Sie. Spielen wir später noch eine Partie, Miss Smaragda? Smaragda schaltet die Notbeleuchtung im Hintereingang ein. Sie spiegelt sich als heller Fleck auf ihrem blanken Fahrradsattel. Der Duce ist heute Abend. Früher als an den Tagen vorher mit Adolfo über den Hof zum Hintereingang des Apollo gekommen. Eine Weile stehen beide unter der Notbeleuchtung. Mittags hat Smaragda ihr Rad dort abgestellt. Sie unterhalten sich leise. Der Duce legt seine linke Hand auf den Ledersattel des Rades, hält die Sattelspitze einige Minuten umspannt, dann rutscht die fette kleine Hand verträumt über das Leder zur Satteltasche nach hinten, wo Adolfo gerade diensteifrig an einem trockenen Taubenschiss herumkratzt. Wie gesagt, Miss Smaragda, der Chef kann heute Abend nicht. Könnte ihn vertreten. Nachher beim Schach. Uhr. Sizilianische Eröffnung. Keine Bewegung auf Adolfos Stirn. Nur der Ventilator schneidet Luft in Pakete überm Schachbrett. Bauer, D2 nach D4 im dritten Zug. Bauer, D2 nach D4. Lack. Heftiger Schlag mit der flachen Hand auf die Uhr. Dreht's Markup auf die Miss Smaragda. So, also. Jetzt setzt's was. Herr Adolf. Läufer C8 nach G4. Läufer C8 nach G4. Klock. Und dann der Blick in ihre grünliche Pupille. Schlechter Angriff auf alle Fälle bringt böse Motive zur Stelle. Macht feindliche Figuren lebendig, unverständlich. Es sind die Filme. Die stinken nämlich. Man schnappt sich eine Filmbüchse vor der Vorstellung. Kommt gerade frisch vom Verleih. Jungfräulich sozusagen. Deckel auf und dann nur Gestank. Hollywood liegt im Sterben. Nach Tod stinkt es aus den rosa Kartons, wenn ein Film von der Westküste rüberkommt. Das Apollo verkommt, wird ein Plumpsklo des schlechten Geschmacks. Die Leute langweilen sich doch lieber zu Hause und bequem. Und Liebespaare bleiben einfach weg. Knutschen auf den Bänken im Central Park. Alles liegt im Sterben. 23.08. 21.08. Das große Prinzip. Sehr wenig Salz vor der Partie. etwas Buttertoast. Darf's noch Orangensaft sein, Miss Smaragda? Niemals. Immer nur das eine Glas. Seit Jahren schon. Sie wissen doch. Adolf. Man muss methodisch, nach einem großen Prinzip handeln. Siebter Zug. Dame F3 nach B3. Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Ruhig. Adolfo. Ruhig. Kein idiotisches Holzhacken heute. Soll ein Aspirin verlangt haben vor dem Spiel, Herr Adolf. Sieht blass aus. Wirklich schlimm. Den Kopf. Das Herz beklommen. Und jetzt schwarz. Dame D8 nach E7. Klock. War das ein Zug. Und mir ein Vergnügen. Sogar. Klack. Achter Zug. Springer B1 nach C3. Bauer. C7 nach C6. Verschmäht materiellen Gewinn. Muss positionellen Dafürgeben hin. Die kann schwarz widerstehen. Doppelte Kraft, wenn es keine Schutzfiguren zur Stelle schafft. Jede Wirklichkeit ist nur eine Variation, hat mal einer zu mir gesagt. Ich verstehe sie selber nicht. Aber früher mochte ich Wrigley's, die mit Fruchtgeschmack. Und heute sage ich, nichts gegen Minze. Der Fruchtgeschmack hilft nicht, wenn einem die Angst aus dem Hals stinkt. Eukalyptus ist besser, oder Minze. Oder man klaut am Obststand einen Apfel. Ist das ein schlechtes Zeichen? Oder ist jede Wirklichkeit nur eine Variation? Es ist immer derselbe Quark. Immer derselbe Quark. I'm going down. Hang on to me. I know I can do it. I'm in total control. Geht's besser, Harper? Wie läuft das Geschäft? Oh nein, keine Schokolade zum Teufel. Ich bin auf Diät. Na los. Kein Thema für mich. Nehmen Sie schon. Sie sehen schlecht aus. Wirklich nicht. Gott ist mein Zeuge. Ich würde ja gerne. Aber haben Sie schon mal eine Woche nicht gekackt? Oh. Gut, lassen wir das. Sehen Sie, genau, denke ich auch. Weil ich jetzt auf das Ende von der Wurst warte. Was ist das für ein Ende von der Wurst? Naja, das von ganz tief unten ist ja schließlich normal. Haben Sie Jess gesehen? Oh, man wartet und dann zwei Wochen später. Man muss nur hungern und warten, dann schießt der ganze Mist raus, wie ein Torpedo. Der ganze Mist von tief unten im Darm, das Zeug, das nie rauskommen will, das immer drin bleibt. Verstehe, und wann haben Sie Jess das letzte Mal gesehen? Das ist wirklich fantastisch, Mr. Adolfo, als hätte der jemand eine Holzbirne aus dem Arsch gezogen. Plopp, und schon geht's wieder mit dem Essen. Ist das ein Kaugummi? Kann ich einen haben? Was hat er gemacht, als Sie ihn das letzte Mal gesehen haben? Er ist geschwommen. Echt keinen Scheiß, Harper! Der Typ kann nicht schwimmen. Und schreiben kann er auch nicht. Zum Beispiel Briefe. Sag ihm das, wenn du ihn das nächste Mal siehst. Sehen ihr selten, Mr. Adolfo. Aber Sie können mir glauben, er ist geschwommen. Hier unten im Hof. Vor diesem Fenster. Abrupter Filmschluss. Stimmen im Hof. Wünschen sich gute Nacht. Erst Orchester. Dann Summtum. Und jetzt Klack. Das war die Hauptsicherung. Gleich kommt Smaragda um die Ecke. Ladies, Gents, das war's für heute. Stay tuned. See you tomorrow. Und jetzt rein ins Vergnügen. Lasst's euch gut gehen, Jungs. Oben im ersten Stock brennt noch Licht. Da krümmt sich ein Mann auf dem Porzellanbecken zusammen. Hat die Ärmel hochgekrempelt. Ein Mann mit einem Rasierapparat in der Hand. Der Mann scheißt, schwitzt. Ein Moment körperlichen Schmerzes. Zerrissene Zeitungen vor ihm. Dann liegen sie hinter ihm im Becken. Er steht auf. Jetzt wird alles besser, sagt Harper und krault seinen Papagei. I'm going down. Hang on to me. I'm going down. Bleib dran an mir. Ich gehe unter. Ein Mann krümmt sich auf dem Porzellanbecken zusammen. I'm going down. And swim across the river. Ich schwimme durch den Fluss. I know I can do it. I'm in total control. But can't find the waitress. Hat die Ärmel hochgekrempelt. Ein Mann mit einem Rasierapparat in der Hand. Habe alles im Griff. Nur die Kellnerin kann ich nicht finden. Forgive us our hangovers. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Der Mann scheißt, schwitzt. Ein Moment körperlichen Schmerzes. Führe uns nicht in Versuchung und erlöse uns. And someone give us all a right home. Zerrissene Zeitungen vor ihm. Dann liegen sie hinter ihm, im Becken. I'm going down. Hang on to me. I'm going down. And swim across the river. Und irgendwer wird uns schon nach Hause bringen. Er steht auf. Jetzt wird alles besser, sagt Harper und kraut seinen Papagei. I'm going down. Bleib dran an mir. Hang on to me. Ich gehe unter. And swim across the river. Ich schwimme durch den Fluss. Bin garantiert in Hundescheiße getreten, keine Ahnung wo, aber den Gestank kennt man. Hey Jess, kannst du es erkennen? Der Bootsschuppen liegt in der Nähe der Circle Line Büros unten am Hudson, sagt Mitch. Zeigt die Straße runter und legt die Hand auf meine rechte Schulter. Riecht gar nicht gut, oder? Die Einfahrt hinaus auf die 42. Straße. Es wird dunkel. Okay. 3 Schritte zurück in die Schaufensterbeleuchtung des Drugstores. Seine Schuhe verschwinden im Weiß. Es ist neblig. Früh dran der Herbst dieses Jahr. Siehst du es jetzt? Würde es mit einer Zeitung abwischen. Am besten eine Globe. Mitch hebt das linke Bein und hält sich am Papierkorb fest. Na gut. In dringenden Fällen tut's auch das Abendblatt. Er fischt eins aus dem verkohlten Papierkorb. Blutbad am Hudson steht fett gedruckt links oben auf der ersten Seite. Blutbad am Hudson. Lies schon vor. Blutbad am Hudson. Letzten Donnerstag wurde bei einem bewaffneten Überfall auf eine Pfandlei in der 42. Straße der Inhaber Jeremy Stern von einem unbekannten Täter durch die Brust geschossen und verstarb auf dem Weg ins General Hospital. Jeden Tag wird's gefährlicher hier draußen. Hörst du Jazz? Der arme Stern. Hat sich dick und fett geschachert, will sich am Ende was gönnen und kommt so ein pickliger Idiot vorbei, lässt einfach die Luft raus. Hast du dem alten Stern nicht mal deine schwarzen Schuhe hingebracht? Nein, es war mein brauner Wintermantel. Aber verkauft hast du ihn. Na, und hast du ihn wiedergeholt? Warum sollte ich? Braun hat mir noch nie gestanden. Die Trauerfeier findet am Dienstag im engsten Familienkreise statt. Hast du gehört, Mitch? Im engsten Familienkreise? Kann ich mir denken. Wenn alle kämen, die der in seiner Pfandlei beschissen hat und zuletzt in ihre Krach schlagen... Das gibt ein Chaos auf dem Gottesacker. Lass uns zum Friedhof gehen am Dienstag. Wir werden im engsten Familienkreis nach deinem Mantel fragen. Diesen Rothschilds muss man es einfach zeigen. Was meinst du? Erst Spaniens Quecksilber, dann Finnlands Nickel und jetzt deinen Mantel. Hör auf mit deinem sentimentalen Käse. Willst du zusehen, wie Stern deinen besten Wintermantel mit in die Grube nimmt? Willst du zusehen, wie sich Adolf und der Duce auf Sterns Begräbnis für deine netten Zeilen mit einem Loch im Brustbein bedanken? Zwar hast du ihn zu Stern gebracht, aber es war mein Wintermantel, Jess. Jeder hier weiß das. Und jeder hier weiß auch, dass wir jetzt für ein paar Tage über den Hudson verreisen müssen. Oder? Wenn Duce nachts die Loden hebt, an seinem Slip kein Hoden klebt. Los. Der Bootsschuppen liegt unten am Hudson, in der Nähe der Circle Line Büros. Jeden Tag wird's gefährlicher hier draußen. Der arme Stern. Blutbad am Hudson. Blutbad am Hudson. Blutbad am Hudson. Einfach die Luft raus. Zum picknicker Idiot. Zum picknicker Idiot. Blutbad am Hudson. Dick und fett geschachert. Der arme Stern. Einfach die Luft raus. Lass uns zum Friedhof gehen. Zusehen. Willst du zusehen? Zusehen. Adolf und der Duce auf Sterns Begräbnis. Lass uns zum Friedhof gehen. Wenn Duce nachts die Loden hebt. Blutbad am Hudson. An seinem Slip kein Hoden klebt. Los. Blutbad am Hudson. Ein Blinder, der nicht sehen will und ein Irrer, der nicht schwimmen kann. Das ist eine unschlagbare Kombination. In unserem Alter. Erregt Mitleid. Besonders wenn man den Leuten sagt, gestatten? Zwei Krüppel auf der Flucht vor dem Verbrechen. Wollen wir lieber umkehren, Jess? Was wird Mitch sagen, wenn er hört, dass ich nicht schwimmen kann? Ich bin früher sogar Boot gefahren, wenn ich eine Frau haben wollte. Oder war mit ihr baden auf Long Island. Aber Schwimmen hat mir keine beigebracht. Obwohl ich jede Frau haben wollte, an die ich mich erinnern kann. Na bravo, wird Mitch sagen. Na bravo, sage ich. Wir latschen hier wie die Lemminge durch Manhattan, um uns aus Angst vor Prinz Duce und Adolfo, seinem Todesengel, auf der anderen Seite in den Hudson zu stürzen. Und du denkst ans Schwimmen. Odysseus konnte auch nicht schwimmen. Und hat trotzdem sein halbes Leben auf See verbracht. Woher willst du das wissen? Weiß doch jeder, dass der sein halbes Leben auf See verbracht hat. Weiß doch jeder! Weiß doch jeder. Der Mensch geht unter wie ein Schiff, bricht auseinander in der Flucht. Und was vorm Sturm so leicht ist, wird nach dem Sturm so schwer. Der Mensch mit Gottes Segen erreicht das Ufer trocken. Zeigt er die falsche Flagge, dann sinkt er weg auf ewig. Der Mensch geht unter wie ein Schiff, bricht auseinander in der Flucht. Und was vorm Sturm so leicht ist, wird nach dem Sturm so schwer. Schlecht vor Angst kann einem werden, Mann, oh Mann. Hab dich auch schon mal glücklicher gesehen, Jess? Stimmt's? Kopfnicken. Oder was in so einer Schieflage davon übrig bleibt. Sag was, Jess! Geht gerade nicht, Mitch. Was gibt's auch zu sagen? Höfliche Floskel vielleicht. Mich steht's schlecht. Und dir, mit einem Satz gesagt, steht dein rotes Hemd auch nicht viel besser. Ich leg dich jetzt mal auf die Seite. Mein Alter. Das Wasser muss raus aus der Lunge. Wieder so ein verhunztes Kopfnicken. Naja, wenn es sein muss. Seitwärts lag im Uferdreck. Arme ausstrecken. Physikalisch betrachtet hätt's plätschern müssen beim Umdrehen. Und hinterher läuft Wasser aus der Luftröhre. Sollte jedenfalls. Aber man steckt ja nicht drin in so einem Brustkorb. Bebt, bäumt sich hoch, will sich auskotzen, staut sich an den Schneidezähnen die schwarze Flut vom Hudson. Hättest schon lange und in Sicherheit das andere Ufer bewandern können, Mitch. Somewhere over the rainbow auf der gekräuselten Unterlippe. Was hast du nun davon? Hockst dir rum auf mir, versuchst den alten Blindenhund wieder flott zu machen. Fast abgesoffen. Unser gutes Stück. Rausgefallen aus dem Pieper-Paddelboot. Bei ihm in den Hudson stechen. Und das schlaffe 10 Meter entfernt vom Schwimmponton. wenn sich's nicht um eine fluchtbedingte Fata Morgana gehandelt hat. Der Mond überm Hudson in stabiler Seitenlage. War so ein Zack-Bumm-Geräusch. Auf dem Bodenbrett. Laocoon war in den Rudern verheddert. Taten Platsch wie ein Sack mit frisch gejunkten Katzen an der Kette Ziegelsteine. Benehmen kein Odysseus. Nicht mal ein fliegender Holländer. Was für ein Leben. Komme nicht weg, komme nicht an, kein Anfang, kein Ende. Wie eine schlechte Filmmusik. Dauert nur. Er fand auf der Holztreppe des Apollo wieder zu sich. Als ich die Tür öffnete, stand er langsam auf. Er hatte sich nicht überlegt, was er sagen wollte, wusste nicht, wer die Tür öffnen würde. Er wollte nur mit Mitch oder mit mir reden. Und jetzt war sie es. Und jetzt war ich es. Ich hatte die Tür geöffnet. Er sah einfach hin, durch mich durch, schien zu vergessen, wer ich war. Sie streifte den feuchten Gummihandschuh von der Hand. Ich sah das. Er sah, wie meine Hand den Handschuh in den abgestellten Eimer aus Blech fallen ließ. Seine Hände steckten in der Hosentasche. Er wollte die Hose loswerden. Sie stank. Ich will die Hose loswerden. Das hatte er nicht sagen wollen. Seine Beine zitterten. Er presste die Faust auf die Bauchdecke. Komm rein, Jess. Ich hatte einen Schritt auf ihn zugemacht. Nein. Nein, sagte er kurz. Nein. Damit sie nicht näher kam, mich berühren oder riechen konnte. Komm rein, Jess. Hilf mir. Komm rein. Ich fand auf der Holztreppe des Apollo wieder zu mir. Beatrice could have flown. Als sie die Tür öffnete, stand ich langsam auf. Ich hatte mir nicht überlegt, was ich sagen wollte. Wusste nicht, wer die Tür öffnen würde. What evil have I done? What evil have Ich wollte nur mit Mitch oder mit ihr reden. Und jetzt war ich es. Und jetzt war sie es. Sie hatte die Tür geöffnet. Ich sah einfach hin, durch sie durch, schien zu vergessen, wer sie war. Beatrice, I love my phonograph, but you broke my wine and shame. And you've taken my loving, and you give it to your other man. Ich streifte den feuchten Gummihandschuh von der Hand. Er sah das. Ich sah das. Ich sah, wie ihre Hand den Handschuh in den abgestellten Eimer aus Blech fallen ließ. And we played it on the sofa, and we played it sad. Meine Hände steckten in der Hosentasche. Ich wollte die Hose loswerden. Sie stank. Ich will die Hose loswerden. Das hatte ich nicht sagen wollen. Meine Beine zitterten. Ich presste die Faust auf die Bauchdecke. But boys, my needles have got rusty. And it will not play at all. Komm rein, Jazz. Sie hatte einen Schritt auf mich zugemacht. Nein, sagte ich kurz, nein. Damit sie nicht näher kam, mich berühren oder riechen konnte. Komm rein, Jess. Hilf mir. Komm rein. Der Irre und der Blinde von Klaus Buhlert. Jess, der Irre, Ignaz Kirchner. Mitch, der Blinde, Ulrich Wildgruber. Smaragda, Corinna Harfuch. Adolfo, Axel Milberg. Harper, Rufus Beck. Ton und Technik, Wilfried Hauer und Susanne Herzig. Regieassistenz, Holger Buck. Musik und Regie, Klaus Buhlert. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk Köln 1997. Liebe Zuhörer, hier noch ein Programmtipp. Kommenden Sonntag schlägt wieder und zum letzten Mal die Stunde des Teufels. Unsere Reihe Devil's Hour geht zu Ende. Sie begann mit dem quirligen Teufel christlich-heidnischer Prägung und setzt ihren Schlusspunkt bei der universell vernichtenden Instanz, dem Tod. Elfriede Jelinek und Olga Neuwirth haben sich dieses Themas angenommen. Todesraten. Sonntag, 24. Mai, 21.05 Uhr, hier auf NDR 4.